Abschnitt 15 aus Gedichte von Oskar Wiener. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Erika. Erika, liebe Rika mein, wie läuten doch die Glocken, so schüchtern und erschrocken, den bleichen Winterabend ein. Dort hinter der Heide, wo die alten Eichen in den Himmel reichen, dort hinter der Heide, uns beiden zu Leide, stirbt der Sonnenschein. Ach, Rika, lieb Erika mein, wie läuten doch die Glocken, so schüchtern und erschrocken, den bleichen Winterabend ein. Ende von Erika.